Deutschlandfunk, Lesezeit. Hans-Magnus Enzensberger liest aus seinem neuen Buch Die Geschichte der Wolken, erster Teil. Redakteur am Mikrofon, Dennis Check. Guten Abend. Kein anderer deutscher Autor hat die Bundesrepublik mit so hellwachem Verstand, mit so klugem Witz und mit so analytisch prägnantem Scharfsinn begleitet wie der 1929 in Kaufbeuren geborene Hans-Magnus Enzensberger. Seit seinem ersten Gedichtband »Verteidigung der Wölfe« von 1957 überrascht Enzensberger in seiner Lyrik mit ungewohnten Perspektiven und eleganten Kippfiguren. Über die Jahre ist dabei die Beobachtung der Natur und der profanen Offenbarungen der Evolution immer stärker in den Vordergrund getreten, wenngleich Hans-Magnus Enzensberger nichts mehr verabscheut als die allzu bequemen Etikettierungen einer Literaturwissenschaft, die weniger an der eigentlichen Phänomenologie ihrer Gegenstände interessiert ist, als vielmehr an ihrer reibungslosen Verklappung in im Grunde nichtssagende Genres wie Naturlyrik, Gedankenlyrik oder politische Dichtung. Die Sprache von Hans-Magnus Enzensbergers Gedichten ist angenehm direkt und fast voraussetzungslos. So auch in Enzensbergers neuem Lyrikband, den 99 Meditationen, die Geschichte der Wolken. Für die Lesezeit liest Hans-Magnus Enzensberger heute Abend aus Die Geschichte der Wolken. Weitere Lesungen aus diesem Lyrikband senden wir an dieser Stelle am 18. und am 25. Juni. Hören Sie also den ersten Teil von Die Geschichte der Wolken. Hans-Magnus Enzensberger liest. Andenken an den prägnanten Moment. Der Morgen der Reue, die dir in die Glieder fährt wie ein Hexenschuss. Der Tag, an dem du dich lächerlich gemacht hast für ewige Zeiten. Der Abend, wo du am Boden liegst und das Blut läuft dir aus der Nase. Die Stunde, in der du entdeckst, dass du dich 14 Jahre, 9 Monate und 2 Wochen lang getäuscht hast. Die Minute, da dich die eigene Tochter ansieht wie eine Fremde. Der Moment, in dem du die Spitze des Messers im Rücken zu spüren glaubst, der Augenblick, in dem du den Abschiedsbrief findest auf dem Küchentisch, die Zehntelsekunde, wo die Lawine unter deinen Füßen sich zu lösen beginnt, und davor und danach die unvorstellbar vielen Augenblicke der Sorglosigkeit. Unterlassungssünden. Ja, ich habe unentschuldigt gefehlt. Als die Not am größten war, bin ich nicht herbeigeeilt. Verpasste Liebesnächte, beim Völkerball eine Katastrophe, nie richtig schwimmen gelernt. Ja, ich habe es vermieden, bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Unterlassen habe ich es, dem Penner die Bruderhand zu küssen und bei Zeiten zu gießen die fleißigen Lieschen des Nachbarn. Vergessen zu beichten, davor zurückgeschreckt die Welt zu verbessern, nie rechtzeitig ein- und ausgestiegen, versäumt, dreimal täglich meine Pillen zu nehmen. Ja, ich habe darauf verzichtet, Leute umzubringen. Ja, ich habe nicht angerufen. Vorläufig habe ich sogar davon abgesehen, zu sterben. Wenn ihr könnt, verzeiht mir. Oder ihr lasst es bleiben. Unausbleiblich. Noch eins von diesen Liebespaaren, die sich geduldig zerfleischen? Schon wieder der Mann mit den Witzen, über die keiner mehr lacht. Auch die Frau mit dem Hund ist da, der die ganze Welt verbellt. Der Versager im Bett, ach ja, der. Jener andere, der sich den Kopf zerbricht, weil sein Sportauspuff rostet. Der Unglaubliche, der nicht zahlen will. Oder, oh je, das tonlose Kindeskind mit der schief herunterhängenden Unterlippe. Und der Totschläger. Siehe, wie er herumreitet auf seiner Niederlage, damals vor 600 Jahren. Es ist die siedend heiß erinnerte Peinlichkeit, die Angst vor der nächsten Kolik, der lang erwartete Judaskuss. Das alles kommt pünktlich hoch, wie ein Stehaufmännchen, kehrt wieder, so wie die Telefonrechnung und der Mond. Wehe uns. Immer derselbe öde Schock, das unselige Wiedererkennen, wenn sie aufklappt, die alte Schachtel, und der Springteufel fährt uns ins Gesicht. Arbeitsteilung. Alles, was du nicht kannst. Den vollbeladenen Jumbo landen, die Mordellsche Vermutung beweisen, stricken. Die anderen tun es für dich, unbegabt, wie du bist, angewiesen auf den heiligen St. Florian, den Gefängnisdirektor, den Mann mit der Isolierzange, die Wahrsagerin, den Müllkutscher, den Medizinmann und nicht zuletzt auf die Mama. Alle können sie etwas, tragen bei zu deinem Unterhalt, deiner Unterhaltung, leisten dir, ob du willst oder nicht, Gesellschaft. Und du? Abhanden. Ja, die Odyssee. Früher, da konnte sie mancher auswendig, allerwenigstens ein paar Zeilen. Die chemische Reinigung mit der Chinesin ist auch nicht mehr da. Was hast du gesagt? Im Ohr staubt der Presslufthammer. Und wo ist jetzt diese im schrägen Licht wunderbar glitzende Wolke? Weg. Und du, meine Liebe? Auf einmal bist du enttäuscht. Vor einer Minute noch schien es, als wärst du entzückt. Aber jetzt winkt schon wieder eine Neuerscheinung blutrot aus dem Schaufenster, an dem du vorbeischwebst, in dem gestern noch dieses Fußballspiel lief. Unentschieden. Genetik. Man sagt, er hat's mit ihr, sie hat's mit ihm gemacht. Geschenkt. Doch ob das alles war? Ein nackter Zufall, kurz vor Mitternacht. Sie bot ihm alles, was sie hatte, dar. Doch er hat nur das Mindeste vollbracht, was ihm von Darwins Gnaden aufgetragen war. War's Not, war's Liebe, war es Niedertracht? Ach was, sie waren aller Absicht bar und haben sich schon früh davon gemacht. Zwei Somnambule waren sie, ein Paar. Was hat der Würfelwurf hervorgebracht aus dem besinnungslosen Repertoire? War es ein Niemand, ein Geschöpf der Nacht? Ob es ein Monster, ein Gerechter war? Sie hat's mit ihm, er hat's mit ihr gemacht, und dabei haben sie sich wirklich nichts gedacht. U-Bahn Wittenbergplatz. Die dir da entgegensinken, abwärts in den alltäglichen Hades, auf der Rolltreppe. Dieser alte Mann ganz bei sich in seinem mürrischen Herzen und die zerknitterte Frau, die etwas Bitteres vor sich hin murmelt. Die waren doch auch einmal entflammt. Früher, irgendwann, selbst vergessen, außer sich, strahlend vor Übermut. Oder nicht? Wie kam es? Seit wann? Und warum? Draußen, der Schnee ist auch schon wieder zu Matsch geworden. Eine Tischrede zur Verlobung. Dieses Ich, ein Container, der, solange ihn niemand öffnet, kompakt aussieht, glatt, wie ein Überraschungsei, fast appetitlich. Nur innen, da ist es dunkel. Wer weiß, was da auf dich wartet? Fixe Ideen vermutlich, rostige Angewohnheiten, unverständliche Ängste, gebrauchte Tricks, kindische Wünsche. Dass du sie haben willst, diese Geschenkpackung, grenzt an ein Wunder. Obskure Kamera. Diese Frau da vor dir im Gegenlicht, undeutlich, Mund und Augen, eine Wiedergängerin. Nur wer und wann, fragst du dich, woher kommt sie? Was verschweigt sie? Was wirft sie mir vor? In einer Wolke von Dunkelheit steht sie da, unbewegt, geblendet von zu viel Licht, zu viel Vergessen sitzt du vor ihr auf diesem nackten Stuhl. Du siehst nicht, du wirst gesehen. Die Vorzüge meiner Frau. Die Vorzüge meiner Frau sind zu zahlreich für ein Blatt DIN A4. Sie ist ein Vielzeller mit knisternden Haaren, die nachts, wenn sie schläft, vorzüglich gedeihen. Jedes einzelne ist mir lieb. Mit weichen Stellen ist sie wohl versehen. Wenn ihre Nüstern ein wenig beben, dann weiß ich, sie denkt. Wie oft sie denkt und wie unwillkürlich sie lebt. Ich weiß, sie kann ihre Zunge ringeln, kann fuseln. Wenn sie lacht oder zürnt, zeigt sich am Mund eine neue Falte, die mir gefällt. Nicht ganz weiß ist sie, hat mehrere Farben. Auch ihre Atemzüge sind zahlreich, ganz zu schweigen von den mannigfaltigen Seelen in ihrer Brust. Es wundert mich, dass sie hier, wo ich zufällig bin, meistens da ist. Eine Aktaufnahme. Der Donner in der Augustnacht hat mich geweckt, aber du hast das Laken fortgeworfen im Schlaf, traumlos, unberührt vom elektrischen Sturm. Magnesiumblitze blenden deine geschlossenen Lider. Ein violettes Weiß leuchtet auf deiner atmenden Hüfte, während tausendfach das tanzende Wasser auf dem Dach rasselt. Temperaturen gibt es, die kein Thermometer misst. Nur die Haut kann sie unterscheiden. Den lauen Babydunst, der nach Buttermilch riecht. Den kühlen Hauch der Pfirsiche aus dem Kühlschrank. Den rötlichen Ausschlag der Wut, die uns die Masern in das Gesicht treibt. Und die kalte Eisblume, die dem Kind auf der neugierigen Zunge brennt. Ferner die fiebrige Glut der Eifersucht in den Fingerspitzen, die hitzige Scham, die das Gehirn überschwemmt. Und was nie und nirgends sonst vorkommt in unserer Galaxie, die beiden Wärmen der im Bett aneinander sich schmiegenden Schläfer. Im Halbschatten, wenn sie so vollkommen diesseits wie eine Kuh oder eine Katze plan und reuelos da liegt, umgibt ein Halo im Halbschatten ihre hell schimmernde Haut. Du kannst es spüren, fühlst, wenn du ihr nahe genug bist, diese weiche Strahlung im ferneren Infrarot. Eine Fourier-Entwicklung, die keiner entziffert. Es ist nur ein Hauch, der dich mehr berührt als die Berührung. Und dass du nicht weißt, warum, ist vielleicht das Glück. Oberflächen. Mit geschlossenen Augen tastest du, spürst etwas Pelziges. Oder ist es Samt oder Porzellan? Hier rührst du an etwas, das geriffelt ist, porös oder ölig, rau, schlüpfrig. Nein, das ist eher genarbt. Dies könnte Glas sein oder Gummi. Nachgiebig ist es, wächsern, rissig, und jetzt fühlt es sich plötzlich klebrig an, widerlich. Anderes ist wie Grieß, wie Seide. Nein, wie Schmirgel ist es. Mehlig, matt, feucht. Gib's auf. Denn deine paar Wörter sind stumpf, unzuverlässig, hilflos, blind, armseliger als deine Fingerspitzen, die sich auskennen in der Welt, in der du irrst, ist dein Gestammel. Wintergewitter. Wenn die Luft weiß wird, die Sicht erblindet, der Himmel knallt und blitzt, das Licht in den Büros erlischt und nur die Sirene der Feuerwehr durch den stiebenden Vorhang dringt, der helle Wächten vor sich hertreibt, verschwinden für eine Viertelstunde Sorgen, Geschäfte, Dringlichkeiten, und du schaust hinaus, endlich gedankenlos, in die blendend verdunkelte Welt. Überraschungen. Eine Elster spreizt sich auf dem Geländer. An jeder Straßenecke kracht oder duftet es. Du steigst nicht zweimal in denselben Lift. Dieses Rapsfeld, das am Speisewagen vorbeizieht, als hättest du nie zuvor ein so gelbes Meer gesehen. Oder diese Wolke da über dem Pantheon, der betäubende Teergeruch, der schwarz und heiß in den Himmel steigt. Die Schneeflocke auf dem flaumigen Arm einer Frau. Etwas noch nie Dagewesenes. Ist es nur die Kunst des Vergessens, die dir erlaubt zu bemerken, wie neu deine Irrtümer, deine Erleuchtungen sind? Ewiger Anfänger, der du, solange du denken kannst, bist. Profane Offenbarung. Schneeweißes Tabernakel. Selbst der ewige Säufer findet Gnade vor dir. Im Handumdrehen spendest du der Sünderin Absolution und erleuchtest die Schlaflosen, die in deinem hellen Widerschein vor dir knien, nächtlicher Trost der Dürstenden, süßer Nothelfer aller Hungerleider. Verheißungsvoll offenbarst du dich dem Bedürftigen, winziger, eisiger Garten Eden. Mit Manna segnest den Pilger du, mit frischen Pfirsichen, Trauben, schimmernden Kirschen und Wein. Altar oder Kühlschrank? Vor die Wahl gestellt? So mancher fromme Glaube, glaubt mir, geriete ins Wanken. Durst. Sie streckt sich, gähnt, spreizt die Zehen, lässt die winzigen weichen Stacheln auf ihrer Zunge sehen, während der Fernseher wie von Sinnen geifert und lacht, dann Wie ein Türke, der Nein sagt, nickt sie nach oben ein Dutzendmal und wirft sich die Milch in den rosigen Schlund. Dem Spielverderber. Sinnlos sei diese Euphorie. Einfach so, ohne Grund. Ach, das verstehst du nie. Dafür gibt es, mein Freund, keinerlei Theorie. Glücklich, hast du gesagt, sei auch das Vieh. Das bisschen Glück sei nur Mangel an Fantasie. Armes Schwein, das du bist, mon ami. Doch das begreifst du nie. Der Ausweg, es gibt ihn nicht immer, aber immerhin öfter, als du gedacht hast. Natürlich nur dann, wenn du am Ende bist, findest du sie, die schmale, heimliche Stelle, das Schlupfloch, die Hintertür. Auf der anderen Seite stehst du geblendet im Freien, kaum zu glauben. An diesem frisch gestrichenen Tag steht die Geschichte still, die alte Geschichte. Niemand brüllt. Bis zum nächsten Mal. Vor dem Techno und danach. Der Herr von Eichendorff hat sich nicht erschossen. Der Herr von Eichendorff kokste nicht, kam ohne Duelle und ohne Quickies aus. Der Herr von Eichendorff sprach fließend Polnisch. Sein Ehrgeiz hielt sich in Grenzen. Der Herr von Eichendorff, schwache Lunge, Hilfsarbeiter in preußischen Ministerien 30 Jahre lang, träumte von Waldhörnern in seinem Büro, taugte und taugte nicht, lebte unauffällig, starb und hinterließ ein paar Zeilen, haltbarer als die morschen Ziegel von Lubowitz heutigen Tags Rzeczpospolita Polska im Taubenohr unserer Kinder. Nur ein paar Zeilen, die ihnen eines Tages, wenn sie in Rente gehen, vielleicht etwas Weiches, Unbekanntes zu fühlen geben, das früher Wehmut hieß. Für Max Sebald, der uns nahe ging, von weit her schien er gekommen in die unheimliche Heimat. Hier hielt ihn wenig. Nichts als die Suche nach Spuren mit einer Wünschelrute aus Worten, die in seiner Hand zuckte. Über Brandstätten und Grablagen ist er ihr gefolgt, bis in den rasenden Wahnsinn auf der Heide von Suffolk. Is this the promised land? Früh war die Dunkelheit eingebrochen, doch er zog weiter, in allen Albträumen unerschrocken, ging einen schweren Gang. Dass ihm der Staub leicht wurde, wissen wir nur aus 3 Zeilen. So glitt ich lautlos, kaum einen Flügel rührend, hoch über die Erde hin. Die Nachahmung. Als Steinar Pétursson, ein hagerer Mann aus Borgarnes im fernen Island, Zimmermann seines Zeichens, vor gut 100 Jahren mit dem Postdampfer nach Kopenhagen kam, sah er dort eine wunderbare Maschine. Es war eine Bandsäge aus schimmerndem Stahl. Doch als Steinar erfuhr, was sie kostete, so viel wie am Faxaflöi 115 Schafe, schloss er die Augen. So betastete er Riemenscheibe, Handrad und Anschlag und 4 Tage lang auf dem Postschiff nach Hause schwieg Steinar Pettersson. Dann, zu Haus, nahm er das härteste Holz und schloss sich in seiner Werkstatt ein. Sein Werk, eine Bandsäge ganz aus Holz, nur das Blatt ist aus Eisen, steht heute noch unter Spinnrädern, ausgestopften Papageientauchern und alten Tauflöffeln in einer Ecke des Heimatmuseums zu Borgarnes. Tiefe Töne in Liepaja. Wir wissen nicht, wie er aussah, doch ich stelle mir vor, dass er klein war, stämmig, das Haar eisengrau, feingliedrig, seine feste Hand. Zu Schiff muss er gekommen sein, mit seinen Hobeln und Klopfhölzern, Zinn und Bleibarren, mit dem Elfenbein für die Manubrien. Heinrich Andreas Conzius aus dem fernen Halle. Auf dem Liebauer See krachten die Eisschollen. So hart ist das Frühjahr in Kurland. Dort begann er zwischen 2 Türkenkriegen eine ungeheure Orgel zu bauen. Echowerk, Oberbrusthauptwerk, dazu die Pedale. Alle Register hat er gezogen. Vox Coelestis und Portunal, Bordun Flautino, Gedackt und Bombard. Erst ein Jahrhundert später kam die Liebesgeige dazu. Zaren, Ritterschaften, rote und weiße Garden zogen vorbei, Legionäre, Tschechisten, Sonderkommandos kamen und gingen. Sankt Trinitatis hat überlebt, die größte mechanische Orgel der Welt. Nur von dem Glockenspiel fehlt jede Spur. Doch wenn von den 7000 Pfeifen die größte erschallt, der Untersatz 32 Fuß hoch, erbeben Himmel und Erde. Der gemütliche Abend. Endlich Ruhe. Niemand da. Idylle wie aus dem Katalog. Wenn nur die Bücher nicht wären, die dir etwas ins Ohr wispern von Aasgeiern und Raketen. Und an der Wand das stumme Holz, auf dem seit Jahrhunderten ein gemaltes Troja brennt. Und diese schwarze Kiste, die es nicht erwarten kann, dir zwischen zuckenden Go-Go-Girls und WC-Reinigern immer wieder dasselbe Massaker zu zeigen. Ob das gesund ist?